Susy Smart spürte, wie sich der Mann von ihr loszureißen versuchte. »Wieso bist du so stark?«, fragte sie, nach Luft ringend. »Vom Steine tragen«, erwiderte er mit einem Grinsen. »Ich will ihn«, dachte sie. »Groß, mächtig, stark. Er könnte mich in Stücke reißen.« Ihr Verlangen wuchs ins Unendliche. »Ich kriege dich«, keuchte sie, »weil ich dich will.« »Ich muss dich haben«, sagte sie sich, »dich auf mir spüren, wie einen schweren Schatten, einen Schutz vor der Sonne und vor allem anderen. Ich will nichts mehr sehen, nichts. Komm schon.« Sie tastete nach dem Verschluss ihres BHs, löste ihn, schälte sich heraus und zog den BH mit einiger Anstrengung unter dem Pullover hervor. Dann warf sie ihn auf einen Stuhl, worüber der Mann lachte. »Was gibt's da zu lachen?«, fragte sie empört. »Deine Ordnungsliebe, dass du das Ding auf einen Stuhl legst, statt es einfach fallen zu lassen.« »Ach, hol dich doch der Teufel!« Wie alle anderen hatte auch er nur Spott für sie übrig. »Ich krieg dich schon.« Wieder zerrte sie mit allen Kräften an ihm. »Verdammt, lass das«, protestierte er. Doch dieses Mal gelang es ihr, ihn auf das Bett zu werfen. Halb auf ihm kniend, zog sie schnell und geübt ihren Rock aus und ließ ihn zu Boden fallen. »Siehst du«, sagte sie, »ich muss nicht ordentlich sein.« Sie warf sich auf ihn, klammerte sich an ihm fest und schaffte es gleichzeitig irgendwie, ihre letzten Kleidungsstücke loszuwerden. Dann zerrte sie an seinem Hemd, so heftig, dass ein Knopf abriss und vom Bett hinunterrollte. Sie musste lachen. Es war herrlich. Dieser Teil erregte sie immer am meisten, wie die letzten Augenblicke einer Jagd, der Jagd auf ein großes Tier, das nach Schweiß und Zigarrenrauch und Angst roch. »Wieso hat er nur Angst vor mir?«, fragte sie sich. Aber so war es immer. Sie hatte sich daran gewöhnt, ja, hatte sogar Gefallen daran gefunden. »Lass mich los«, schnaufte er und stemmte sich gegen das Gewicht ihres Körpers. »Widerliches Weibsstück!« »Ich werde dich glücklich machen, du wirst schon sehen.« Sie sagte das immer, und manchmal funktionierte es sogar. »Komm schon!« Kurze, heiße Atemstöße. In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen. Blitzschnell rollte Susy von dem Mann herunter, sprang auf die Füße und starrte heftig atmend auf die Gestalt in der Türöffnung. Seine Frau, Mary Morley. Susy griff nach ihren Kleidern. An diesem Teil fand sie keinerlei Vergnügen. »Raus hier!«, schrie sie mit schriller Stimme. »Das ist mein Zimmer!« »Seth!« Marys Stimme klang ebenso schrill. »Was um Himmels Willen ist in dich gefahren? Wie konntest du so etwas tun?« Langsam mit blassem Gesicht kam sie auf das Bett zu. »Gott!« Morley setzte sich auf und strich sich die Haare aus der Stirn. »Das Weibsbild ist völlig übergeschnappt.« Seine Stimme hatte einen weinerlichen Unterton. »Ich kann nichts dafür. Ich hab ja versucht, mich loszureißen. Das hast du doch gesehen, oder?« Mary sah ihn voll Verachtung an. »Wenn du es wirklich gewollt hättest, wärst du schon losgekommen.« »Nein, wirklich, so wahr mir Gott helfe. Sie hat sich einfach an mir festgeklammert, aber ich war kurz davor, freizukommen, wirklich.« »Ich bring dich um.« Mary fegte quer durch den Raum, suchte nach etwas Schwerem, etwas zum Zuschlagen. Susy kannte diese Bewegung, kannte den glasigen Blick, den starren, wilden Ausdruck im Gesicht. Schließlich entdeckte Mary eine Vase, packte sie und holte damit aus. Heftig atmend stand sie so da, ihnen gegenüber, ein, zwei Sekunden lang, als plötzlich in dem Miniaturgebäude auf der Kommode eine Platte zur Seite glitt und ein winziges Geschütz herausfuhr. Mary bemerkte es nicht, aber Susy und Morley. »Achtung!« Morley packte seine Frau und riss sie zu sich herüber. Die Vase fiel zu Boden, zersprang in tausend Stücke. Das Geschütz schwang herum, suchte erneut sein Ziel. Und dann zischte ein Energiestrahl aus der stecknadelkopfgroßen Mündung in Marys Richtung. Grinsend trat Susy ein paar Schritte zurück, um dem Strahl freies Schussfeld zu geben. Doch er verfehlte Mary. An der Wand hinter ihr platzte ein kleines Loch auf, durch das kalte Nachtluft hereinquoll. Mary schwankte, taumelte zur Seite. Unvermittelt stürzte Morley ins Badezimmer, kam Sekunden später mit einem vollen Zahnputzglas in der Hand zurück, lief zur Kommode und kippte das Wasser über das Miniaturgebäude. Das rotierende Geschütz kam zum Stillstand. »Ich glaube, ich habe es erwischt.« Nach Luft ringend ließ er sich auf einen Stuhl fallen. Ein dünner Rauchfaden stieg von dem winzigen Objekt auf. Es summte, und eine klebrige, ölartige Substanz sickerte heraus, vermischte sich mit dem Wasser, in dem es stand. Das Gebäude zuckte, drehte sich um die eigene Achse, dann stand es still, gab keinen Mucks mehr von sich. »Du hast es umgebracht«, sagte Susie. »So ein Ding hat Ben Tallchief getötet«, erwiderte Morley. »Wollte es mich auch töten?«, fragte Mary mit schwacher Stimme. Sie sah sich unsicher um. Ihr Zorn war durch den Schock offenbar hinweggefegt worden. Sie setzte sich und starrte das Gebäude an. »Ich will weg hier.« Morley wandte sich Susie zu. »Ich werde Glenn Belz nur davon berichten müssen.« Behutsam legte er das regungslose Objekt auf seine Handfläche und sah es sich nachdenklich an. »Ich habe 3 Wochen gebraucht, um es zu zähmen«, sagte Susie voller Empörung. »Jetzt muss ich mir ein neues suchen und hierher bringen, ohne dass es mich dabei umbringt. Schau dir nur an, was du getan hast.« Sie suchte ihre Kleider zusammen und begann, sich anzuziehen. Morley legte die Hand auf die Schulter seiner Frau und gemeinsam gingen sie in Richtung Tür. »Zur Hölle mit euch beiden«, rief Susie. Halb angezogen sah sie ihnen nach. »Was ist jetzt mit morgen?«, sagte sie dann zu Morley. »Machen wir unseren Spaziergang?« »Ich möchte dir etwas zeigen, das...« »Nein!« Er wandte sich um und musterte sie mit düsterem Blick. »Du hast wirklich keine Ahnung, was hier geschehen ist.« Susie verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. »Nun, ich weiß, was beinahe geschehen wäre.« »Muss erst jemand sterben, bevor du aus deinem Traum erwachst?« »Nein.« Der harte, verächtliche Ausdruck in seinen Augen verursachte ihr Unbehagen. »Also gut, wenn du diesem kleinen Spielzeug so viel Bedeutung zumisst...« »Spielzeug?« »Ja, Spielzeug. Jedenfalls solltest du dich dann erst recht für das andere interessieren, das dort draußen, verstehst du? Dieses hier ist nur ein Modell des richtigen Gebäudes. Willst du es wirklich nicht sehen? Ich war ganz in der Nähe. Ich weiß sogar, was über dem Eingang steht. Nicht der, wo die Laster ein- und ausfahren, sondern was steht dort? Willst du mitkommen?« Susie wandte sich Mary zu. »Sie können auch mitgehen, wenn Sie wollen.« »Nein, ich komme alleine.« Morley sah ebenfalls seine Frau an. »Es ist so gefährlich. Ich will dich nicht dabei haben.« »Du willst mich aus einem ganz anderen Grund nicht dabei haben«, erwiderte Mary mit leiser, fast ängstlicher Stimme. So als hätte der Energiestrahl, dem sie gerade entgangen war, alle Empfindungen aus ihr herausgebrannt. Alle außer der nackten Angst. Morley drehte sich wieder Susie zu. »Was steht über dem Eingang?« Susie zögerte kurz, dann sagte sie: »Marquiserie.« »Marquiserie? Was soll das bedeuten?« »Keine Ahnung. Aber es klingt faszinierend. Vielleicht kommen wir ja morgen in das Gebäude hinein. Ich war schon nahe am Haupteingang, aber ich hatte Angst. Ich weiß nicht wieso und bin nicht hineingegangen.« Ohne etwas darauf zu erwidern, trat Morley zusammen mit seiner wie betäubt wirkenden Frau hinaus in die Nacht. Und Susie wurde schlagartig bewusst, dass sie mitten in ihrem Zimmer stand, allein, nur halb angezogen. »Biest!« schrie sie den beiden nach. Sie meinte Mary. Morley und seine Frau wandten sich nicht um, gingen einfach weiter.